der Haifisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und Mäkister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man weg im Messer nennt. Und Schulmeier bleibt verschwunden und so mancher reiche Mann und sein Geld hat Mäckimesser, dem man nichts beweisen kann. Jenny Tauler ward gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kegel Mäckimesser, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho, 7 Kinder und ein Greis in der Menge, weg im Messer nicht, man nichts fragt und der nichts weiß. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wacht auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis?